Das Jahr 1918 brachte eine erhöhte Tätigkeit des Jesuitismus. Die Kaiserin Zita, ein blindes Werkzeug ihrer jesuitischen Beichtväter, verriet den Italienern die Stellung der Österreicher an der Piave-Front. Die Folge war der Zusammenbruch Österreichs, der den Deutschlands nach sich zog. Wie geschickt Rom und unsere Gegner im Geheimen zusammenwirkten, zeigen folgende Tatsachen. Nach dem Programm des Deutschen Katholikentages in Olmütz 1850 sollten die Hohenzollern beseitigt werden. Ist es nun nicht bezeichnend, dass unsere Feinde die Entfernung der Hohenzollern als Friedensbedingungen verlangte und dass der freimaurerische Zentrumsprinz Max von Baden vom Kaiser unter Hinweis darauf und auf die angebliche Volksstimmung dessen Abdankung verlangte und den gar nicht erfolgten Thronverzicht vorzeitig verkündete, sodass die Front zusammenbrach? Warum hat Prinz Max von Baden nach einer unwidersprochenen Mitteilung des Hamburger Tageblattes vom 3.6.22 dem deutschen Volke jene Havers-Depesche vom 5. November 1918 vorenthalten, die dem deutschen Volke sagen sollte, dass man in Frankreich den Friedensschluss nicht mehr von der Abdankung der Hohenzollern abhängig machte? Welchen Anlass hatte jener jesuitisch erzogene Prinz, seinen Kaiser zu verraten und selbst nicht vor einer Urkundenfälschung zurückzuschrecken? Welchen jüdisch-jesuitisch-freimaurerischen Schurkereien Hohenzollern und Deutschland am 9. November 1918 zum Opfer fiel, ist von Prinz Wilhelm von Preußen enthüllt worden. Man wird nach dessen Darlegungen den Eindruck nicht los, dass die beiden Freimaurer General Gröner und Prinz Max von Baden als Hochverräter nach bestimmten Plänen und Weisungen gehandelt haben. Ist es Zufall, dass die Entente die Bedingung stellte, dass nie mehr ein Hohenzoller zur Regierung gelangen dürfe? Warum verlangte die Entente die Auslieferung der tüchtigsten und deutschgesinntesten Männer, nicht aber die Erzbergers, der noch 1914 dasselbe politische Programm aufstellte, wie der vor das Ententegericht geforderte alldeutsche Verleger Lehmann von München? Warum unterzeichneten Erzberger und die Zentrumspartei die schmählichen Waffenstillstandsbedingungen so rasch und ohne Widerrede, obwohl die Entente eingestandenermaßen nur die Hälfte der Erfüllung ihrer Forderungen erwartete? Die Tatsache, dass Erzberger die Waffenstillstandsbedingungen lächelnd unterzeichnete, lässt bis zur Gewissheit vermuten, dass ihm Roms Interessen tausendmal höher standen als die des deutschen Vaterlandes. Und Roms Interessen verlangten die sofortige Unterzeichnung der Waffenstillstandsbedingungen, damit das deutsche Volk wehr- und ehrlos wurde und sich willig den ihm den langsamen Würgetod bringenden Friedensbedingungen fügte. Warum sagte Erzberger auf den Friedensverhandlungen, Deutschland könne mehr leisten, als es wirklich kann? Warum wirkte Erzberger, wie General Würzberger nachwies, auf Herabsetzung der deutschen Heeresstärke auf 100.000 Mann? Warum gefährdete er damit die Sicherheit des deutschen Vaterlandes? War Erzberger, dem die Romkirche ein Ehrengrab gab, das politische Werkzeug des Jesuitismus und des Vatikans? Warum förderte das Zentrum die Entwaffnung des deutschen Volkes? Sollte Deutschland auf den Befehl der Jesuiten hin geschwächt werden, um eine leichte Beute der katholischen Franzosen, Polen und Tschechen werden zu können? Warum priesen gleichzeitig die Polen den Papst als ihren größten Wohltäter? Warum wollte Erzberger die Bildung einer selbstständigen Provinz Oberschlesien fördern, um sie nach dem Willen des Vatikans den Polen in die Hände zu spielen? Warum forderte der deutsche, jesuitische Karl Oppersdorf den Raub Oberschlesiens mit allen Mitteln? Warum gebrauchte er die Ausrede, das katholische Oberschlesien sei besser bei den katholischen Polen als bei den protestantischen Preußen aufgehoben? Warum hat das von Rom kommandierte deutsche Zentrum 1922 in Oberschlesien die deutsche Einheitsfront zertrümmert, um so nach den Plänen seiner geheimen römischen Leiter die Lage des Deutschtums in dem beim Reiche verbliebenen Oberschlesien gegenüber dem Ansturm der Polen unhaltbar zu machen und ganz Oberschlesien gemäß dem jesuitischen Olmützer Programm von 1850 dem polnischen Niederrassentum in die Hände zu spielen? Warum schloss die christlich-soziale Partei in Österreich, also das österreichische Zentrum, 1922 den Vertrag von Lana, der 7 Millionen Deutsche der Tschechisierung preisgab? Warum musste es gerade ein Zentrumsabgeordneter sein, der kürzlich die Abtrennung des protestantischen Memellandes an das katholisch-slawische Litauen empfahl? wirkt er, wie so viele im Solde des atlantischen Papismus, für die Zerreißung Deutschlands und für die rassische Zerstörung des deutschen Volkes gemäß den Plänen Rom-Judas? Stehen solch traurigen Leuten nicht die Interessen des atlantischen Papismus und damit des Niederrassentums höher als das eigene Vaterland, als die Zukunft von Weib und Kind? Welcher Triumph für die zerstörende Erziehungstätigkeit der teuflischen atlantischen Missgeburt, als der Zentrumsreichskanzler Fehrenbach erklärte, wenn ich das Wort völkisch höre, wird mir schon übel. Wir, die wir zusammenarbeiten müssen mit der Sozialdemokratie, können den Antisemitismus und das blöde Ariatum nicht verstehen. Und wenn der Reichstagsabgeordnete Crispian 1921 unter dem Beifall der USP-Versammlung das öffentliche Bekenntnis ablegen durfte, wir kennen kein Vaterland, das man Deutschland heißt. Die deutschfeindlichen Bestrebungen des Papsttums und seiner jüdisch-jesuitischen Helfershelfer treten immer unverhüllter zutage. Als der amerikanische Senat den Friedensschluss von Versailles nicht unterzeichnen wollte, wurde auf Betreiben der Jesuiten der belgische Kardinal Mercier nach Amerika gesandt, um dort einen starken Einfluss zur Unterzeichnung des Schandvertrages von Versailles auszuüben. Was hatte Erzberger auf Reichskosten mit 28 Millionen Reichsgeldern so oft mit Abgesandten Roms zu verhandeln? Warum unterstützte er mit diesem Gelde römisch gesinnte Blätter? Die zahlreichen Besuche Erzbergers im Collegium Romanum, dem Hauptsitz der jüdischen Geschäftsfiliale des Jesuitenorden während des Weltkrieges und bis kurz vor seinem Tode, und seine zahlreichen Konferenzen in Brieg am Simplon mit dem Jesuitengeneral Graf Lodachowski bekräftigen den Verdacht, dass der Jesuitismus und das Judentum sich seiner Person als Werkzeug zur Vernichtung des deutschen Volkes bedienten, wie Loki des Hödur zur Ermordung Baldurs. Wie kommt es ferner, dass in den katholischen Provinzen Bayerns gewisse katholische Geistliche und Zentrumsgrößen während und nach dem Kriege die Bauern aufforderten, keine Lebensmittel für die Norddeutschen abzuliefern und den Hass der Bevölkerung gegen die Preußen aufzustacheln suchten, dass gerade katholische Geistliche Träger des Partikularismus in Bayern waren, dass der von den Jesuiten beeinflusste König Ludwig III., Prinz Georg ist selbst Jesuit, den Gedanken des Separatfriedens verfolgte, dass der Jesuitismus das Ziel im Auge hat, Bayern 1922 vom Reiche loszutrennen und mit den Alpenländern zu vereinen und dabei mit Frankreich unter einer Decke zusammenarbeitet? Sieht man hier nicht sonnenklar die ultramontane Absicht, die deutschen Stämme zu trennen und eine Vernichtung Deutschlands herbeizuführen?